Das sind die Wogen der Sehnsucht, die fluten mir durch das Herz. Der Sehnsucht köstlich bedrückend, wie Knospenbotschaft im März. Das sind die Wogen der Sehnsucht, die in mir branden und blühen, die mich berauschen wie schwüles Düften von weißem Jasmin. Wie im Traume war ich gewandelt, von engem Genügen erfüllt. Vor mir ein kleines, banales, farbloses Werkeltagsbild. Sie nahm mich so ganz gefangen, winzige Werkeltagspflicht. Zerschmolz mein stolzes Verlangen, verhing mein suchend Gesicht. Still war es freudlos und leidlos, ging Stunde um Stunde dahin. Und keine war drängende Sehnsucht und keine Empörerin. Schmerzen und Wunden namenlos. Ich kreise mit den Gestirnen, bin klein und doch riesengroß. Bin Staub und doch die Achse, ein Punkt und doch alles zugleich. Ich verzehre mich in Sehnsucht und bin an Erfüllung zurück.